Ich streifte die Grenzen des Tibet. Ich stieg bis nach Amarnath in Kaschmir auf, wo sich in einer großen Höhle Shivas Lingam aus Eis aufrichtet. Ich fuhr auch nach Badrinath, das Heiligtum des Vishnu. Viele Yogas, Swamis und heilige Männer habe ich gefragt. Ich bin mit Sadhus und Pilgern gereist, aber niemand kannte eine Höhle im Kailas gegenüber dem See Manasarovar, beim Dorf Dirapuk. Ich habe mit dem Swami Shivananda in Rishikesh gesprochen und auch mit dem Dalai Lama in seinem Exil in Indien. Auch habe ich meinen Freund, den Maharaja von Sikkim und den Prinzen Rajkumar um Rat gefragt, aber niemand hatte sie jemals gesehen. Ich denke, dass der Tempel sich im Inneren des Berges Meru befindet, dem geistigen Doppel der physischen Kailas, dort, wo die Körper der Riesen Merowinger Meru-Weg aufgebaut sind und von wo aus Wotan mit seinem göttlichen Asen abgereist ist. 10 Jahre hindurch habe ich im Himalaya und weitere 10 Jahre in den Alpen gesucht und versucht, den geheimen Eingang zum Land der Kobolde, dem Land Siegfrieds und des König Laurins zu finden. Eines Tages entschied ich mich zur Rückkehr in die Anden meiner Jugendzeit, nun auf der Suche nach der Stadt der Cäsaren, Paititi, Elelin. Himalaya heißt Aufenthalt des Schnees. Anden kommt von Antu, Sonne, und auch von Anda, Mensch, der ganze Mensch, Anthropos. Hierüber nachdenkend glaube ich, mein Traumbild von den Riesen in den Bergen, die die Stadt Santiago des neuen Extremes umgeben, deuten zu können. Was ist der Berg in einem hermetischen, esoterischen Sinn? In Wirklichkeit symbolisiert er den Menschen, wie die Höhle den Tempel symbolisiert. Wir sagten bereits, die ersten Tempel waren Höhlen in den Bergen. Berg und Höhle, Lingam und Yoni, Mann und Frau, im kosmischen Sinne der Androgynos, der ganze Mensch, der absolute Mann und die absolute Frau. Darum ist der wahre Tempel der Mensch. Er befindet sich in dem Menschen. Dahin muss man sich wenden, um zu loben und zu verehren, um den Berg und die Höhle, die verzauberte Stadt, die Oase im Eis zu finden. Hier ist es, wo der Führer wieder auferstehen wird, der Mensch, der kommen wird, der Sohn des Menschen. Dort und draußen im gleichzeitigen Kampf. Denn derjenige wird den äußeren Zufluchtsort, die Höhle, die Stadt, den Eingang zur inneren hohlen Erde, den Ordenstempel nicht finden, wenn er diesen nicht zuvor in seinem eigenen Inneren gefunden hat. Das ist der esoterische Hitlerismus. Der Berg ist der Körper des Menschen, mehr noch des astralen Menschen, des hyperboreischen Menschen, des Siddha, des Divya, des Urmenschen. Es ist der ägyptische Sahu, der Körper der Auferstehung Osiris. Somit ist seine Physiologie hermetisch, astral, arisch. Zum Beispiel wären meine beiden Riesen die beiden Nadi oder astrale Nerven der tantrischen Physiologie. Ida zur linken Seite von Meru Danda, das heißt der ätherischen Wirbelsäule, und Pingala zur rechten Seite. Das Gegenteil in der physischen Physiologie sind die Nervenstränge längs des Rückgrates. Sie beginnen im Chakra Muladhara, das ist im Beckengeflecht, und überschneidet sich, wobei erstere am rechten Nasenfenster endet und der zweite am linken. Durch die Mitte Meru Dandas steigt Sushumna bis zum Schädel auf, sich im Gehirn mit dem Chakra Sahasrara vereinend. Hier steigt die Feuerschlange Kundalini auf. Sie ist die schlafende Schöne des Berges Meru, in der Höhle des Kyffhäuserberges. Sie ist die unbewegliche Geliebte, die sich erfroren im Winterschlaf befindet, die auf dem Grunde des Zauberberges geweckt werden muss, genau genommen im Chakra Muladhara. Mein Riese zur Linken mit erhobenen Armen, die Manrune, ist Ida, der andere ist Pingala, die Rune Ür. Der Berg ist der Tempel und der Körper des Gottmenschen, Wotans, des Urmenschen. Sushumna, das im Sakrum beginnt, im dritten Nadi, dem der Mitte, ist der wichtigste, der noch unsichtbare Riese, der Zeitverschlinger, Saturn, der die Unsterblichkeit bringt. Es ist die Hag-Al-Rune, die uns mit dem Gipfel des Berges Meru verbindet, wo die Zauberhochzeit der beiden anderen, Ida und Pingala, Shiva und Parvati, stattfindet. Letzten Endes ist dies alles im hohen Grade symbolisch. In einem Erlebnis meiner Jugend zeigte sich vor meinen plötzlichen offenen Augen, dem dritten Auge, dem Vril in dem Gedächtnis des Blutes, in einem Tagesanbruch klangvoller Wege, die sich kreuzen, eine Vision wie die eines Mandala oder eines Yantra. Ein ganzes Leben habe ich in dem Versuch verbracht, sie zu deuten, zu verstehen. Beweis dafür sind die verschiedenen Erklärungen, die ich dieser Vision in einigen meiner Bücher gab, in »Die Schlange im Paradies«, in »Das goldene Band«, in »Nuss«, »Buch der Auferstehung« und nun in diesem hier. Die Schwierigkeit, die sich uns, die wir nicht modern, sondern altmodisch sind, entgegenstellt, ist die Unmöglichkeit, uns mit den vernunftgemäßen Denkweisen dieser Zeit des Kali-Yuga, die alles entheiligt haben, mitzuteilen. Für die fernen Wesen war die Umwelt voll von Leben und Göttlichkeit. Platon und Aristoteles sagten »Panta plere theon«, alles ist voll von Göttern. Unter uns, die Araukaner verehrten den Baum, die Berge, die Flüsse, den Wald, wie die alten Germanen, wie die Rothäute, wie die Hindus. In Indien ist jeder Fluss, jedes Gelände in der Natur von einem Gott, einem Geist bewohnt, mit denen die Menschen in Verbindung treten durch das Ritual und den Kult. Die Selknam auf Feuerland waren von einer lebendigen und warmen Natur umgeben, trotz ihrer Gletscher und Eisberge. Der Chef der Pueblo-Indianer, Ochiabiano, Gebirgsee, hatte Dr. Jung anvertraut, dass die Sonne des Morgens nun nicht mehr in den Bergen aufgehen würde, weil die weißen Männer es ihnen verwehrten, ihr beim Aufstehen zu helfen, indem sie ihnen das Christentum aufdrängten, sie in ihren Seelen verwundeten. Ich erinnere auch einen Guaso, ein ungebildeter Bauer der Kordilleren, der einmal zu mir gesagt hat, »Herr, was wird mit dem Schnee geschehen? Ich glaube, er wird nicht wiederkommen, denn die Gringos sind gekommen, um auf ihm herumzutrampeln«, er meinte damit die Skiläufer. »Sie haben ihn schwer beleidigt.« Andere altmodische Leute, die in der Umgebung des Berges El Plomo lebten, denken genauso. Weil eine Mumie des indianischen Mädchens auf einem Gipfel gefunden und entfernt worden war, glauben nun die dort Ansässigen, dass sich das Klima verändern wird und verlangen die Rückgabe der Mumie an den Heiligen Berg. Die Kinder Deutschlands und die der skandinavischen Länder haben bis zum letzten Krieg noch Kobolde und Elfen gesehen. Auch ich habe noch mit diesen im Garten meiner Kindheit gesprochen. Ich erinnere es kaum noch, denn das Bild ihrer Erscheinung ging verloren, ebenso wie das des fernen Gartens.